Der Saal ist still und das Publikum lauscht. Der Vorhang geht auf und das Publikum raunt. Oh, sagt alle guten Tag zum Gottvater. Er kocht gerade, doch nicht vor Wut, sondern voll Trottels in einem riesengroßen Ofen voller Holzkohle. Ihr könnt gerne alle eure Colts holen, doch am Ende steht der tolle Boba stolz oben. Nichts ist mehr so wie früher, nach einer Begegnung mit dem guten alten Kaiser der Galaxis. Seine Musik macht jeden Jeep klüger, die ganze Welt guckt ihn an, als ob der Heiland grad erwacht ist. Geht ab, macht es, das ist was macht es. Pass auf, gleich kracht es, wenn du ihn abfickst. Ist Hopfen und Malz verloren, sagt es allen weiter, der Kaiser wurde in der Pfalz geboren. Das wird dein letztes Abendmahl. Ich zieh dich in den Wagen und fahr zur Bahn. Du darfst dein Grab graben, die Kugel bezahlen, denn es herrscht. Das wird dein letztes Abendmahl. Ich zieh dich in den Wagen und fahr in den Wald. Du darfst dein Grab graben, die Kugel bezahlen, denn es herrscht. Du wirst Rapper sein, du bist ein Penner vom Bahnhof. Guck mich an, ich bin verdammt nochmal der Brenner, du Arschloch. Ich spit und du rennst weg zu Mami. Komm zu mir, du wirst behandelt wie ein Trash-Test-Dummy. Ich ess dich auf mit Haut und Haaren. Ich hab nicht nur eins, sondern auch ein Harem. Ja, du bist ein alter Pissnock. Ich spuck Bars, die sind gefallen, als wäre ich Alfred Hitchcock. Yes, ich bin hart, ich schau voll auf die Kacke. Deine Bitch kommt nachher mit und kommt mir voll an der Latte. Ich bin Killer, leg dich nicht mit mir an, denn du bist stockschwul, oh, schäm dich, du Punk. Nicht nur das, du bist sogar ein harter Hater. Alter, ich rhyme so dope, als wär mein Vater Jada. Ich will Player, du Trottel, geh und lern erst mal rappen. Schick deine Bitch vorbei und sie kann dann gerne mal lecken. Oh, das wird dein letztes Abendmahl. Ich zieh dich in den Wagen und fahr zur Bahn. Du darfst dein Grab graben, die Kugel bezahlen, denn es herrscht. Das wird dein letztes Abendmahl. Ich zieh dich in den Wagen und fahr in den Wald. Du darfst dein Grab graben, die Kugel bezahlen, denn es herrscht.